Radio RSG. Bürgerfunk. Radio Stammtisch Solingen. Heute mit Karl-Heinz Stamm, Jürgen Precht, Hans-Joachim Schneider und Franz Werner Schwarz. Eine Diskussion zu Ereignissen in Solingen zwischen Unterland und Oberburg. Unser Thema heute: Neues aus Solingen. Neues aus Solingen. Es ist wieder viel passiert in Solingen. Der Kaufhof geht und viele andere Dinge, die sind in der Planung. Aber da wollen wir in den nächsten Minuten drüber reden. Aber erstmal sagen wir natürlich, wie immer, Prost Solingen. Prost. Prost. Prost. Prost. Ja, was gibt's Neues in Solingen? Erfreuliches oder Trauriges? Ich weiß nicht, wie man das bewerten soll. Also die Nachricht, dass der Kaufhof geht, war für viele Solinger und nicht nur für viele Solinger, sondern sicherlich auch für uns Stadtverwaltung eine traurige Nachricht. Ja, aber ich habe gehört, die wollen ja jetzt den ganzen Platz da umgestalten. Da soll ja jetzt eine Flusslandschaft entstehen. Ja, ich habe also schon einen Antrag im Rathaus gestellt. Im Kaufhof? Da in den Clemens-Galerien. Da wollen sie einen Bachlauf machen. Du. Ich habe also schon einen Antrag gestellt, ob ich Tretboote vermieten kann da. Tretboote? Ne? Ein Flusslauf? Ach, wenn du mit Tretboote? Ja. Wenn du mit Tretbooten das anfängst, dann kommen auch die Angler an. Ja, sicher. Forellen werden auch ausgesetzt. Ja. Dann machen wir noch einen Räucherstand auf. Nee, du bist ja vielleicht so ein Geschäftsmann. Du denkst ja nur wieder, immer wieder, da wird verkauft. Also, man muss ja erstmal ganz klar sehen, Kaufhof geht. Es ist ja so, dass der Einzelhandel sowieso auf dem sterbenden Ast ist. Das ist ja auch dem Kaufhof nicht entgangen. Und wenn man bedenkt, in den nächsten 3 Jahren werden in Deutschland 50.000 Geschäfte zu machen. Das ist also die Hochrechnung. Der Internet, die heute kaufen, die kaufen im Internet. Und da wird auch der Kaufhof, oder glaubst du etwa, wenn der Kaufhof weg ist, dass Pego und Kloppenburg noch weiter da bleibt? Ja, das ist steht zu befürchten. Ne? Ja. Das Einzige, was man noch, der Franz, sag einfach. Wer kann sich denn noch daran erinnern, wie der Kaufhof früher hieß? Teams. Sehr gut. Ja, das ist aber schon lange her. Ja. Weißt du noch, was da früher war, aber jetzt der Kaufhof? Aber ich kann mich noch daran erinnern, ja, dass meine Vorfahren immer noch vom Teams sprachen, wenn sie einkaufen gingen. Ja. Aber das ist ja dann im Dritten Reich, ist das arisiert. Untergegangen. Der Wupper gegangen. Ja. Ja, weißt du, die versuchen jetzt alle krampfhaft da Konzepte zu machen, aber das einzige Konzept ist, ab dem Felsen unten, oder wie heißt das, ist das? An dem Findling da, da sollten sie der Hauptstraße, zumachen, sollten Wohnungen machen da unten und alles nach oben verlangen. Dann hat man noch eine Chance. Das und, ist ja ein offizielles Konzept auch. Ja, aber dieses Konzept, wenn ich da unten diese Hügellandschaft sehe mit dem Springbrunnen, die da gemacht worden sind, also wer das verbrochen hat, das ist ja wohl das Letzte, was sie da gemacht haben. So, da können doch die Leute mit ihrem Skateboard und. Können sie ja nicht, wenn das Wasser läuft. Da ist doch ein Springbrunnen. Ja, auf dem Platz oben ist der Springen, das ist ja auch schon zu. Ne? Na, wenn ist wir also schon vom Kaufhof reden, dann wollte ich ja noch mal fragen, wer von euch weiß denn, was da vorher war? Wo? Wo, ja, wo dann hinterher der Kaufhof steht. Ein Ententeich. Was dann abgerissen wurde. Nein, das war kein Ententeich, das war etwas, was auch die große Sterbewelle erwischt hat, nämlich ein Kino namens Monopol. Nee, das war beim Karstadt. Da vertust du dich jetzt. Ach, Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Ja. Das ist richtig. Vorher war eine Ruine da. Ja, das war Karstadt-Turmhotel. Ja, also ich damit leben, dass der Kaufhof nicht mehr da ist. Denn ich. Also in den letzten 10 Jahren, also ob Karstadt und Kaufhof, ist auch runtergegangen. Ja. Und wer so und Zalando und was nicht, alle, was da irgendwie. Ne? Wer kauft denn heute noch? Wer geht denn noch in die Stadt? Ich. Oh, da gibt es auch jede Menge. Ja, du, Franz. Also ich bin auch Traditionalist. Ja. Ich kaufe auch nach Möglichkeit alles in Solingen. Weil ich denke, dass ich in meinem Alter nicht unbedingt in eine Großstadt fahren muss, um mir eine Hose zu kaufen. Nee, darum geht es geht jetzt um die Internetfrage. Ne? Weil viele Leute. Internet. Also ich sehe das hier. Ich wollte zum Beispiel jetzt eine Dusche bauen in Griechenland. Da wollte ich ein Scharnier haben für die Türe. Ja. Ja. Da bin ich überall durch die Stadt gelaufen, überall hin in den Sanitärhandel. Diese Scharniere, die ich haben wollte mit 10 mm, wo ich 10 mm Glas reintun kann, kriegte ich nicht. Im Internet einmal angeklickt, geguckt, fertig, 5 Minuten. Heute habe ich sie geliefert, die Gott. Ja gut, es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die kann man im Internet bestellen. Ich habe da immer die Bücher bestellt, weil es eine riesen Auswahl ist. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Sachen, die würde ich nie im Internet bestellen. Ja, zum Beispiel Schuhe und Klamotten. Ja, du nicht. Die will ich da anprobieren. Und dann passen sie nicht, dann packe ich sie ein und schicke sie wieder zurück. Ja. Was soll denn das? Da ist auch ein Umweltproblem. Also, da fahren ja so viele Lieferwagen rum von DHL und was nicht alles, die diese im Internet bestellten Sachen durch die Gegend fahren. Die Diesel und alle verpesten die Luft. Ne? Und also, was transportieren die? In erster Linie mal Abfall. Pappkartons, ja. Ja, das ist ja im Grunde genommen, ist es doch nur auch noch, die ganze Verpackung. Ja, genau. Die Verpackung wird transportiert von A nach B und auch schon mal wieder hin und zurück. Und auf der anderen Seite wird dann von den Menschen verlangt, dass sie doch Abfall vermeiden sollen. Ja. Ja, das ist genau das Gegenteil, was damit erreicht wird. Aber die Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten. confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, or blinded fool. Oh, oh no, I've said too much. I said enough. Consider this. Ja, also da, wo Kaufhof, wenn er weg ist, dann haben wir natürlich eine Leerstelle im Grunde genommen. Aber ich habe heute in der Lokalpresse gelesen, meine ich jedenfalls, wäre heute gewesen, vielleicht war es auch schon gestern, dass ein chinesischer Investor da unheimlich viele altengerechte Wohnungen bauen will. Also das in Wohnhäuser umfunktionieren. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das wird also dann so was wie Turmhotel. Ja. Ja, Turmhotel war ja ein Hotel. Also ich meine, das ist ja ein Unterschied. Aber guck mal, ob das jetzt Olix ist oder ob das hier in Solingen ist, an der Heindestraße. Du holst ja heute die älteren Leute alle in die Innenstädte rein. Ja, genau. Ist ja auch sinnvoll. Ist ja, auch klar. Sinnvoll. Ja, klar. Ja? Und aber das ist ja auch die einzigste Möglichkeit. Der Einzelhandel wird nie mehr den Stellenwert erreichen, den er vor 10 oder vor 20 Jahren hatte. Der wird immer weiter zurückgedrängt. Guck mal an, wenn jetzt der Borgmann von der unteren Hauptstraße weggeht, was ist denn da unten noch? Ein Friseur, eine Apotheke, ein Sneakerladen. Und Parkplätze. Und ein paar, ja. Und das Einzige, was du da machen kannst, das ist entweder... Du machst die Innenstadt funktionierst du zum Wohn- und Lokalzentrum, ja, wo die Leute, ja, wo die Leute sitzen können. Ja. Und wenn ich dann auch sehe, weißt du kannst als Radfahrer, die Radfahrer sind ja so, sie wollen auf der einen Seite den Autoverkehr aus den Innenstädten haben, aber vom Schlagbaum, das war der Fehler überhaupt, dann über die Fußgänger in der Innenstadt als Radfahrer darfst du nicht fahren, musst das Fahrrad schieben. Wenn ich da in Saloniki denke, ich bin nun mal die ganze Zeit in Saloniki, da kann ich auch durch die Einkaufspassagen fahren mit dem Fahrrad. Da ist extra ein Radweg an der Seite eingelegt, eingezäunt, fertig. Nee. Warum geht das in Solingen nicht? Das Einzige, was du kannst von dem Wendehammer da auf der Mummstraße, vor der Mummstraße, da kannst du einmal quer und zur Gördeler Straße. Und sonst darfst du mit dem Fahrrad da nicht fahren. Blödsinn, ja. Ist das. Wir sollten viel mehr die Fahrräder und wenn du dann eben im Schrittverkehr fährst, dann kannst du auch die Hauptstraße rauf und runter fahren. Ja. Das ist also. Da bin ich auch für. Ja. Naja, ich habe keine Erfahrung, denn ich fahre in meinem Alter in Solingen kein Fahrrad. Das ist mir viel zu gefährlich. Wo ich in Frankfurt war, da waren alle Einbahnstraßen, durftest du als Fahrradfahrer verkehrt reinfahren. Ja, das wusste auch jeder. Das hat man oft, ja. Ja, und das wusste jeder und jeder Autofahrer hat dann auch ist dann vorsichtig und langsam gefahren. Das ist eine automatische Verkehrsberuhigung, die du hast. Ja. Weil du nämlich jederzeit weißt, wenn dann was passiert, ist der Autofahrer schuld. Ja, und was soll jetzt hier, passieren? Guck mal, was sie gebaut haben. Ob der Platz vorm Hofgarten. Das ist ein toter Platz in der Woche. Ja, einfach zweimal. Dienstags, aber heute war auch Markt. Heute ist auch Markt. Donnerstag war Dienstags und Donnerstag und Samstag. Ja, dreimal. Ja, aber sonst? Nix. Ja, was ist denn sonst auf den Plätzen? Dann hätten sie da den Platz anders gestalten sollen. Und wenn sie einen riesigen Kinderspielplatz da gemacht hätten, wäre ja, noch besser gewesen. Dann hätte man aber keinen Markt mehr machen können. Ja. Doch, der ist ja vorher auch auf der Hauptstraße gewesen. Dann hat man den von der Hauptstraße wieder weggezogen. Da war ja, wenn es noch was los, da sind die Leute dahergegangen. Aber so ist das mit allem. Da ist das mit allem da. Mir fällt auch nichts ein. Immer wenn was Neues gebaut wird, was Altes geht dabei kaputt. Ja. Alle Center, die hier gebaut werden, ob das Bachtor-Center tot. Ne, jetzt wollen sie da praktisch zwischen der Gördeler Straße und zwischen der Hauptstraße hinter den Häusern, da wollen sie jetzt begrünen, da haben sie auch Vorschläge gemacht. Wollen diese Parkplätze anheben. Aber die Kostenfrage, was ist da für eine Kostenfrage eben. Und was willst du da machen? Ja, da sind also keine Möglichkeiten mehr. Die Innenstadt, allen Konzepten, die sie machen, die sind wirklich, das ist nur krampfhaft versucht, etwas rauszuschieben, was aber schon längst im Sterben liegt. Ja, das ist halt so, dass die jungen Leute viel mehr noch im Internet bestellen. Ich habe eine Mieterin, eine junge Frau, fast jeden Tag muss ich für die Pakete annehmen, weil ich tagsüber arbeite. Da klingelt der Postbote bei mir und sagt, hier, ein Paket, können Sie das annehmen. Also sie bestellt fast alles im Internet. Das ist Trend, denn ist nicht aufzuhalten. Das ist traurig, ich auch. Ist nicht aufzuhalten. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ich bestelle auch praktisch fast alles im Internet. Aha, ja. Du bist einer der Übeltäter. Nein, nicht Übeltäter, sondern ich passe mich dem Lauf der Zeit an. Ja, gut, ich bestelle auch schon mal was im Internet. Naja, sonst passt du dich ja nicht an. Nee. Passt dich wenigstens dem Lauf der Zeit an. Also ich passe mich dem Lauf der Zeit in dieser Form nicht an. Ich muss das ja alles auch nicht. Ich bin sowieso kein Kauffreak. Für mich ist das immer ein Angang, wenn ich mir eine Hose oder irgend so was kaufen muss. Das mache ich so schnell wie möglich, auf kürzestem Weg und bin froh, wenn ich das hinter mir habe. Also shoppen gehen, das ist für mich, das ist ja auch eine Folter. Mehr eine Frauensache, also shoppen gehen. Nein, ist doch mehr eine Frau. Also ich gehe auch, ich muss mal was kaufen, dann gehe ich da hin und dann gehe in den Schuhladen, früher dann erste Schuh, paar Schuhe, passt, fertig. Ja, genau. Eine Frau, die guckt sich 20 Paar an, kauft dann auch das erste Paar. Ja, und deine 20 Läden. Ja, aber wo wir jetzt gerade vom Lauf der Zeit sprechen, wir haben ja noch ein anderes Thema, glaube ich, auch das Lauf des Wassers, nicht? Das Lauf des Wassers machen wir dann im nächsten Block. Yeah. Und da war in der letzten Zeit los ziemlich viel Regen, ja, rings um Solingen. Ja, oder... Oder auch in Solingen. Auch in Solingen. Ja, ja. In Solingen. Wuppertal ist abgesoffen, jetzt letzten Dienstag, und nee, vor einer Woche ist Baumberg, Leichlingen, ist ja auch... Ja, ja, und hier war ja auch bei der Gedenkfeier Gedenkfeier vom Brand ist ins Wasser gefallen. Ja. Ja. Und wenn ich bin in Burg gewesen und habe mir da mal den Bach angeguckt, den Eschbach. Da liegen die Bäume drin. Ja, sind sie am Ausbaggern, aber wenn da Bäume reinkommen, dann nützt der beste ausgebaggerte Eschbach nicht, denn wenn ein Baum reinkommt, die nächsten Äste, das ist wie ein Biberdamm dann. Irgendwann ist es zu und dann läuft das Wasser wieder in die Häuser rein. Da wären sie auch, das Einzige, was sie da hätten machen können, das wäre ein Betonfluss, damit das schnell in der Wupper fließt. Ja, aber das wollen wir auch nicht. Beton, ja, das will man nicht. Bei diesen Wetterlagen, die wir heutzutage haben, diesen Unwettern, diesen Regenmassen, die da runterkommen, muss man dafür sorgen, dass mehr Gebiete sind, wo das Wasser sich sammeln kann. Also mehr Freiflächen, nicht alles zu betonieren und alles asphaltieren. Wenn ich am Rhein unten sehe, in Baumberg, die sind ja gar nicht die Wassermassen vom Rhein, die kommen, sondern da waren ja die ganzen Felder überschwemmt. Ganze Erdbeerfelder sind und abgesoffen, Spargelfelder sind abgesoffen, in Baumberg, selbst in Baumberg, mittendrin in der Altstadt, sind die ganzen Keller vollgelaufen, weil der Hauptstraße, da konntest du Boot fahren. Da gibt es ja verschiedene Ursachen, die man benennen kann, aber das sind vielleicht auch nicht mal die Hauptursachen. Also die Versiegelung der Landschaft ist das eine. Das ist sicher ein Punkt. Das andere bei den Feldern ist der Maisanbau. Ja. Wo der Boden, wo der Mais wächst, er ist so glatt, dass wenn es regnet, da versickert nichts, was läuft, wenn der, wie das im Maigen ja war, die Felder ein bisschen abschüssig werden, läuft die ganze Suppe zusammen mit Lehm oder was dann aus den Feldern raus. Ne? Ja. Sagt er, wenn da irgendwie Getreide ist, der Boden ist lockerer, der kann mehr aufnehmen, aber beim Mais ist in dem Fall ein toter Boden. Ne? Ja, wir haben ja sowieso, was wird denn noch angebaut? Früher, wo werden noch Kartoffeln hier angebaut? Oder das Einzige, was angebaut ist, Getreide, Mais, Raps. Dann ist das schon. Ist schon das Ende der Veranstaltung. Ja, vielleicht, weil es subventioniert wird. Du hast keine Vielfalt mehr. Du kannst da nichts mehr mit. Also ich habe hinter Haus ein großes Feld. Kannst nicht mehr mit verdienen. Ne? Ich habe ein großes Feld hinterm Haus. Also mir gehört nicht mehr, aber es wird bearbeitet und bebaut. Und das wird wechselseitig mit Gerste, Roggen und so weiter. Also da wird richtige Wechselwirtschaft gemacht. Ja, du musst das ja auch machen. Das funktioniert also. Es gibt schon noch Leute, die das machen. Wenn du dieses Jahr die Kartoffeln ernten willst, dann ist die nächste Kartoffelernte in 7 Jahren. Und dazwischen musst du 6-mal was anderes anpflanzen. Naja. Aber das wird da heute fast ja nicht mehr gemacht. Ja, also, dadurch wird der Boden gedüngt. Der wird dann dementsprechend gedüngt. Heute wird der Kunst gedüngt. Wir hatten so 3 Felderwirtschaft. Ne? Monsanto. Hackfrüchte, Getreide und ich weiß das andere, was man anbaute. Ja, und dann kommt natürlich noch unser Verhalten dazu. Klimaerwärmung kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Ja. Und jetzt machen sie noch lange Studien darüber, dass der Ampelschaltung auf der Konrad-Adenauer Straße vom Schlagbaum angepasst wird, damit die Autos nicht immer alle anfahren. Ja, was mache ich denn darüber? Eine Studie. Dann wird das gleich geschaltet und damit hat sich das. Ja, das ist im Moment. Natürlich muss man auch Rücksicht auf die Fußgänger nehmen. Die müssen ja mal rüber, das ist klar. Aber das kann man sicherlich besser koordinieren, als es jetzt ist. Ja, klar. Wenn ich alles grün habe und alles und sage dann so, vom Schlagbaum bis dahin, dann müssen die Fußgänger so lange warten. Und dann gehen gleichzeitig alle Fußgänger. Ja, dann hält man eben alles. Ja. Aber dann fährt man nur einmal an und nicht dreimal. Ja. Ist ja leider so, dass die Hauptverkehrsstraße mitten durch Solingen geht. Ja, da haben sie ja falsch geplant. Ja gut, das Ideal, das meiste ist sowieso Durchgangsverkehr, den hätten wir unter der Erde legen können. Parken kannst du ja sowieso nur an ganz wenigen Stellen. Das war schon. Aber das ist früher versaubeutelt worden, ne, als das Ganze geplant worden ist. Da kannst du heute nicht mehr viel machen. Nee, heute kannst du nicht mehr. Da ist das so. Denn du kannst ja nur noch diese Schiene fahren. Alles, der nach Remscheid fährt, das muss ja da durch. Und was zur Autobahn in Wermelskirchen will, muss auch da durch. Ja. Und das ist nun mal eine Bundesstraße, die dahergeht, über die Görlitzer Straße. Und da kannst du nichts mehr großartig machen. Aber trotzdem gibt es eben Möglichkeiten, den Fluss, wenn schon Verkehr, dann soll man den fließend machen. Ja. Und nicht ein Stop and Go. Denn ich weiß ja, wenn ich von der Beethovenstraße da reinbiege, dann muss ich 2-3 Mal halten. Ob das vom Theater ist, halte ich dann halte ich vom Altenheim nochmal, dann kommt noch eine Fußgängerampel und noch eine Ampel vorm Rathaus. Und das ist ein bisschen zu viel. Na, was mir also auffällt, ich meine, das ist sicherlich nicht nur mir aufgefallen, sondern auch den Verantwortlichen bei der Stadt, dass es zwar leicht ist, nach Solingen reinzufahren, aber schwer ist, wieder nach Hause rauszufahren, ohne große Umwege zu machen. Ja. Ja, kommen wir nochmal zu. Das soll ja auch überdacht werden. Ja, ne? Guck mal. Verkehr in der Innenstadt. Ja, klar. Ja. Deswegen sollte man ja auch Verkehr aus der Innenstadt raushalten. Ich habe aber noch ein paar Vorschläge. Wenn man zum Beispiel die Innenstadt beleben will, dann kann man nur durch Aktionen machen. Was spricht dagegen, wenn man irgendwo, zum Beispiel vor dem Hofgarten, lieber einen Klettergarten macht? Was spricht dagegen, wenn man bei den Clemens-Galerien eine Kletterwand macht, die man abends das untere Teil hochschiebt, elektrisch hochschiebt, damit sie nicht nachts ungesicherter dran werden? Ja? Ist aber alles Möglichkeiten, die man macht. Wenn du das hast, kommen auch wieder Leute hin. Du meinst, da der Einzelhandel sowieso wenig Chancen hat. Nein, aber da kommen Leute dahin, die auch wieder einen Einzelhandel dann eventuell. Man muss die locken, die Leute. Aber nicht mit Geschäften, sondern mit Dingen, die drumherum sind. Sie gehen nicht wegen dem Einzelhandel hin, aber sie sind in der Innenstadt. Ja, und auch ist sowas für die Alten, so eine Kletterwand. Nö, meine nicht. Ja, ja. Genau. Nee, zum Zugucken. Können, ja, sicher. Ja, siehst du, und ich bin immer dafür, du kannst wegen dem Geschäft, es geht keiner wegen dem Geschäft noch in die Stadt heutzutage. Aber wenn du Aktionen machst, sieh als Beispiel Trollhaus, ist eine Sache, eine wunderbare Sache. Da sind auch viele zum Gucken, kann man auch. Es werden die Kids gehen dahin, das ist meistens voll, ob im Sommer oder im Winter, eine sinnvolle Sache. hat man auch am Anfang gedacht, ach, das ist nichts. Und seit wie vielen Jahren ist das schon? Ja. Ja. Das ist nur ein bestes Beispiel. Und sicher ist das jetzt übertrieben, was ich gesagt habe, da eine Kletterwand zu machen. Aber was spricht dagegen? Ja, was spricht dagegen? Ja? Das ist auf alle Fälle eine Attraktion. Das ist eine Attraktion. So, die Leute gucken zu und für viele. Da gibt es genug Zuschauer. Und da gibt es, ne? Da gibt es auch bestimmt ja. einer, der das betreiben würde. Ja, sicher. Der, oder Klettergarten. Ja, ein Klettergarten war unten im Eschbach. Da war auch mal ein Klettergarten. Aber guck dir doch mal die vernünftigen Klettergarten. Wenn ich nach Bottrop gehe, der ist direkt an der Eishalle, ist da ein Klettergarten. Du musst ja heute auch keine Bäume mehr haben. Eben, du kannst das ja mit Masten machen. Ja. Und der muss ja nicht der größte sein, aber es muss einen schönen Klettergarten. Und jeder möchte mal gerne so klettern. Das ist einfach so. Du meinst also, die Haupttendenz müsste sein, die Verlagerung vom Kaufen, was sowieso schwindet, auch durch das, was du da aufzähltest, obwohl das aus meiner Sicht noch eine Weile dauert, hin zu Attraktionen, mehr zu den spielerischen Charakter. Ja, und dann auch ein kleines und feines wie der Borgmann hat das ja auch erkannt. Der will von da unten weg. Ja. Ja, und geht jetzt auch da oben in den Clemensgalerien, weil er da unten überhaupt keine Chance mehr hat. Ja. Aber wenn dann alles noch drumherum ist, ja, wenn da eine Kletterwand ist, dann brauchst du Schuhe. Hier ist so ein Borgmann, hast du bereit. Dann, aber das ist jetzt überspitzt alles. Aber alle die Dinge, all die Themen, die muss man ja berücksichtigen. Oder wenn ich dann noch den unsere Weihnachtsmärkte, ja, wenn ich das sehe. Ja. Der einzige Platz hier in Solingen, wo ein vernünftiger Weihnachtsmarkt entstehen könnte, der ist nicht in Solingen in der Innenstadt, nee. Sondern der ist unten beim Weg, da wäre das richtig, im Ittertal. Das ist ein bisschen weit weg. Nee, Schloss Lindenbeck in Wuppertal ist auch nicht in der Innenstadt und trotzdem hier in der Massen hin. Er ist aber ein anderer Charakter. Ja, aber ist doch besser im Ittertal, da kannst du Weihnachtsmarkt machen, da hast du die Karussell schon da. Da kannst du auch die Hahner mit anlocken. Ja. Ja, nee, aber du hast einen Teich, du hast da alles Mögliche, du hast einen Märchenwald, du hast da Möglichkeiten, da ist eine große Halle da unten, wo die Kinder spielen können. Da sind jede Menge Hüpfburgen und Hüpfdinger drin. Du musst nichts machen, aber dann hast du auch noch Platz, rund um den Teich Buden aufzustellen. Du hast in der Mitte hast du noch Platz. Man muss größer denken, anstatt hier zu sagen, ich baue hier 20 Hütten auf und dann ist das mein Weihnachtsmarkt. Ja. Glühwein kannst du auch in der Itter trinken. Vor allen Dingen Parkplätze sind da. Da unten. Jo. Na, nur als Beispiel. Größer denken, anders denken. Na, größer denken, nicht anders denken. Und du wolltest ja nicht sagen, dass da weg Ittertal, dass da weg Ittertal weit weg ist. Ach, ich weiß nicht. Im 50 Winter, Meter weiter ist der Eisbahn. Ja, richtig. Da gehen die Kids hin. Ja. Hauptsächlich. Ja. Ja, ja. Und aber der Weihnachtsmarkt ist ja nun nicht für Kinder. Nur als Beispiel. Für alle da. Nur als Beispiel. Das sind alles so Beispiele. Aber was ist denn eine Attraktion? Weihnachtsmarkt. Hast du schon mal einen attraktiven Weihnachtsmarkt in Solingen gesehen? Noch nirgendwo. Warst du schon mal Schloss Lindenbeck? Nein. Das ist das. Dann will ich auch nicht hin. Ja, was soll ich da? Ja. Du bist ja kein Kind mehr, Franz. Ja, eben. Ich muss auch mal an meine Enkel und an mich denken. Und an meinen Bekanntenkreis. Das sind doch alles Leute, für die kommt eine Kletterwand nicht in Frage. Da kommt auch ein Weihnachtsmarkt nicht in Frage. Ja. Da kommt auch. Weil ich wüsste eigentlich nichts, was für die in Frage käme. Was die interessiert, das ist die Möglichkeit der Geselligkeit. Dass sie Gleichaltrige hier treffen können und können sich mit denen unterhalten. Ja, das kann man ja kombinieren, ne? Ja. Attraktionen wie eine Kletterwand mit Gastronomie, warum nicht? Vorschläge. Die Leute, die dazu gucken, die wollen doch auch was essen und trinken. Guck mal, warum gehe ich in einen Fußballverein, um zu reden oder um Fußball zu spielen? Wie oft und wie viel Stunden verbringst du am Tag auf dem Fußballplatz? Franz, ich habe eine Zeit, wo ich Fußball gespielt habe. Es geht nicht darum. Was soll ich da sagen? Das war nur als Beispiel. Also, ja. Du kommst immer mit Beispielen, die aber nicht zutreffen. Doch, wie früher hatten wir einen Ball und da sind wir Fußball spielen. Ja, jeden Tag am Hindenburgplatz oder auf der Wittkulle haben wir Fußball gespielt. Fast jeden Tag sind wir da hingegangen. Ja. Haben wir uns getroffen. Aber was spricht dagegen? Wenn du natürlich keine Kletterwand hast, gehst du auch nicht dahin zum Klettern. Hast du aber eine, wird da auch geklettert. Ja, gut, dann mach das. Guck dir mal die Kletterhallen an, die es gibt. Die sind voll. Ja, ja gut, weil sie überdacht sind, hat es den Vorteil, dass es rentabel ist, weil du bei jedem Wetter da klettern kannst. Ja, aber das ist ja nicht das Kriterium. Du kannst ja auch was für den Sommer machen. Du machst ja auch du holst ein Freibad, hast du ja auch gebaut. Ja, und dann im Winter ist es zu. Im Winter ist es zu, ja, ja. Und du musst ja nicht alles dann, du kannst ja auch da den Dingen überdachen. Sind ja sogar teilweise überdacht. Ja. Und da spricht also überhaupt nichts gegen. Es sind ja auch alles nur Vorschläge. Und man muss viel denken, damit man von 100 Vorschlägen hinterher 3 realisiert. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, so ist das. Ich mache mal 10 Vorschläge, die ich so ad hoc sage. Ja. Zum Beispiel also mit dem Klettergarten, eine Kletterwand. In den Volleyballfeld, das war mal ein Beachvolleyballfeld, mitten auf dem Platz vor den Clemens-Galerien. Ja. Wie viele Zuschauer waren da und haben dazu geguckt? Das war über 3-4 Tage, waren da Volleyballspiele. Ja, warum passiert das heute nicht mehr? Dann kannst du nicht doch dran erinnern. Dann beantworte dir doch erstmal die Frage, warum passiert das heute nicht mehr? Weißt du es? Nö. Ja. Aber anscheinend weißt du es, ja. Nein, ich weiß es nicht. Warum passiert das? Warum wird das nicht weitergeführt? Ja, ihr fragt dich doch mal selbst. Wer hat das denn organisiert? War das eine private Organisation? Das war damals vom Solinger Volleyballverein. Die haben das organisiert. Aber dann waren Auflagen da, dann waren wieder Beschwerden da. Wer kann sich noch dran erinnern? Radrennen rund um das Königreich Forstbel. Ja, wie viele tausend Zuschauer waren da? Das stimmt. Ja? Naja, aber warum ist heute nicht mal in der Richtung was möglich? Er muss ja kein, der Velo macht ja dieses Radrennen, Mountainbike-Rennen. Und ganz viele Zuschauer da. Jetzt wird eine permanente Mountainbike-Strecke im Bärenloch eingerichtet. Ja. Warum Bobbycar-Rennen ist der Renner in Mittelgebirgen, wo die Straße haben wir hier auch. Ja, ne? Ja. Wir hatten früher ein Bergrennen. Warum kann man nicht ein Bobbycar-Rennen darunter machen? Alles möglich. Nur als sind alles so Beispiele um Leute. Guck doch mal an, wie viel Feste es früher gab im Sommer. Der Meisenburg hat jede Woche so und so viele Sommerfeste, so und so viele Dinge. Was ist dann noch übrig? Ich komme ja noch mit der Bienenkirmes. Nicht die Bienenkirmes. Nee, das waren die Hofschaften von der Haneköpper, von den Nümmener, den Eigenern und die machen aber nur noch Nümmen. Eigen ist jetzt wieder aufgelaufen und aber mehr ist nicht. Es aber ist die Frage, rein. Ob wenn solche Sachen geben sollte hier, solche Attraktionen, sagen wir mit irgendwelchen also Veranstaltungen, denke, bringt das auch was für den Handel? Also wir haben ja davon ausgegangen, das Kaufhof macht zu. Ja, weil die sich eben hier nichts mehr verdienen können, oder was? Ja? Du musst Leute, die geht Metro, ja nicht nur jetzt darum, es geht ja darum, wie willst du Leute hier hinlocken? Ja, ja. Ja, wie willst du Leute? Ja. Steherin. Ja. Ja, aber das war, hör mal, das waren Tausende von Zuschauern, waren auf der Galoppe, auf der Radrennbahn. Auf der Radrennbahn, ja. Und dort und dann alles das, das ist alles, es schläft alles ein. Jetzt haben wir da Bogenschützen drauf. Fußball ist auch nicht mehr da. Ach, ich weiß es nicht. Also, dass nicht genug gefeiert wird, kann ich nicht behaupten. Nee. Also, manchmal hat man das Gefühl, wir feiern uns noch zu Tode. Es wird ja auch nur noch gefeiert. In der Innenstadt oder so. 24 Stunden Solingen oder was, wie heißt das? Was, die machen ja hier auch so laufend feiern und dann stehen die Leute alle auf dem Marktplatz und irgendwelche Bands spielen da. Also, da wird schon viel versucht, aber ich glaube nicht, dass allzu viel bringt, um die Attraktivität der Stadt als solche zu erhöhen. Das ist zwar momentan das Ereignis, wird vielleicht auch sogar... Ja, davon lebt die Stadt ähnlich. Ja. Was kommt denn dabei rum? Gewerbesteuer von der Gastronomie? Ja, da weiß ich auch nicht. Ne? Ja, wir haben ja nur noch, wir haben ja fast nichts mehr anderes. Ja. Vernünftige Sachen, die gehen ja alle, die werden, da ist natürlich auch viel Organisation, dann musste vieles muss berücksichtigt werden, da müssen Fluchtwege, da muss das, da muss die Feuerwehr, wird ja alles teurer. Wird alles komplizierter und teurer, ja, das ist schon richtig. Aber so ist das Leben, ja. Hier sind immer Veränderungen da. Du merkst es doch auch, Franz. Natürlich merke ich das. Und ich habe auch mit Wohlgefallen gesehen, als ich vor ein paar Tagen noch mal in der Tränke war, dass der Martin Sänger da unten einen Großteil des öffentlichen Platzes mit Zelten oder jedenfalls mit Überdachungen bepflastert hat und bestückt hat und dass dadurch eine Menge Leute dahin gezogen werden. Aber die gehen dann aber auch nicht nur bei schönem Wetter dahin, sondern die gehen auch bei schlechtem Wetter dahin. Das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich da gewonnen habe. Und sowas sollte man natürlich auch viel mehr ins Auge fassen. Ja. Open Air, ja, in welche Veranstaltungen machen, dann muss man schon vorher wissen, mit welchem Andrang, mit welchem Publikumsandrang man da rechnen kann oder muss. Sonst hat das keinen Zweck. Jedenfalls nicht im Bergischen Land, wo die halbe Zeit regnet. Ich kenne auch ein Lokal auf der Mummstraße. Da passt das im Winter, ob im Winter oder im Sommer, das meiste passiert da draußen statt. Ja, aber warum? Ja. So, dann kannst du noch dein Lieblingsthema anschneiden. Warum denn? Weil drinnen nicht geraucht werden darf. Genau. In Griechenland ist auch Rauchverbot und jeder raucht da. Ja, siehste. Kannst du mal sehen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies war die 300. Sendung des Radiostammtischs. Der Radiostammtisch hat diese 300 Sendungen im Verlauf von 26 Jahren veranstaltet, verunstaltet, ausgestrahlt. Und wie alles im Leben hat alles seinen Anfang und auch sein Ende. Und wir denken, die 300. Sendung ist ein guter Anlass dazu, uns von unseren treuen Hörerinnen und Hörern zu verabschieden, weil der Radiostammtisch meint, jetzt reicht es, 300 Sendungen sind genug. Und es gibt auch noch ein Leben für uns Teilnehmer nach dem Radiostammtisch. Also, jetzt können wir sagen, viele brauchen also um 19.04 Uhr am Sonntag nicht mehr das Radio auszumachen. Es geht jetzt normales Programm weiter. Es gibt auch welche, die uns vielleicht eine Träne nachweinen, weil wir immer Themen aufgegriffen haben, die für einige interessant waren. Aber ich habe auch noch ein anderes Leben. Ich werde also die meiste Zeit jetzt in Griechenland leben und werde also auch keine Zeit mehr haben, den Radiostammtisch beizuwohnen. Ja, du bist also räumlich weg. Ich bin altersmäßig mit 85 ist es eigentlich ein Anlass aufzuhören. Ja. Man muss dann nicht warten, bis man hier rausgetragen wird. Ne? Nee. Und dann nur noch einen Nachruf machen muss. Und dann den Nachruf vorher auch noch schnell schreiben. Ne? Nee. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich bin doch etwas überrascht, von diesem Schlusswort. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die 300. Sendung die endgültig letzte sein würde, sondern ich bin ein bisschen verwundert darüber. Aber ich füge mich der Mehrheit der anderen und ich muss das dann eben mittragen. Ein bisschen traurig. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, wir haben obwohl mir natürlich die einige Male bei den letzten Malen da doch schwer gefallen ist, teilzunehmen. Ich bin hier nun auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und es fehlt einfach am Nachwuchs oder dass Leute, wir haben ja immer mal einen Aufruf geschaffen, dass ein Neuer kommt oder dass Leute dazukommen, kommen ja keine dazu. Ja, hätte er denn einer gehört? Ja, sicher sonst. Wer denn? Im Radio. Das war ja. Wer hat gehört denn Radio? Jetzt widersprichst du ja selber. Ja. Wenn keiner Radio hört, dann braucht man noch nicht mehr zu machen. Also es gibt schon Leute, die das hören und. Insofern muss ich ihm natürlich recht geben. Ja, gut. Aber wir haben uns entschlossen, die meisten, also ich in jedem Fall, ich hätte unabhängig davon heute sowieso meinen Abschied gegeben. Und dann 300. Sendung. Ja, was sollen wir sagen? Anlass. Prost Solingen, ja. Prost Solingen. Prost Radiostammtisch. Ja, dann Prost. Die Sendung wurde produziert in der Studiowelle 2, dem Radiosender im städtischen Klinikum Solingen. Im Internet unter www.studiowelle.de. Maritjot, Maritjot, Maritjot. Ich bin mit dem Hanomag, die Schiffe drüben hätte ich bloß gesagt, da ich jenerens wie ihr wird. Ich kenne den Namen nicht, hab nicht gefragt, ich weiß nicht, wieso es noch nicht anders sprach. Wären es doch bloß die Bayer und mein Schiff. Nee, da liegt von mir dazwischen, die unten Platte macht ein schlechtes Wissen. Nee, verfluch, ich kokettier nicht. Weil ich natürlich auch nie glaube, ich hätte den Gedanken, ich wäre für blöd verkühlt. In den Nachen, der ihr lauter ankommt, doch jeder hier ein Razzia, oh ja. Lass die Militärköp jetzt bloß nüchtern sind. Doch ist der montrangierte Grenzschutzwagen, Ferrierus, Pfaff und ich im Schlafsack. Völlig klar, das müde Haupt muss sein, wohin. Am nächsten Morgen dein erstaunter Blick, dazu als ob ich dir vom Mond geschickt. Doppeljänger vor mir selbst. Von dem Moment an war jetzt wie ne Gramm zwischen uns und der Vermaßlos schade. Ey, Maritjot, Maritjot, Maritjot, Maritjot. Mit eurem Hanomag, der muss rangieren, dies lackierte Grenzschutzwand. Von dem Grave ihr sechs, ob der andere, wo ich immer noch sitz, einer, der in einem Zeitmaschine lurt und sich sieht. Wie ihr damals nicht nur hinein, rast was von mir flippes sich querlein, quer zu restlos allem, wart von dem Erwartbot. Innen drinne Hunger ohne Fieber, bester Teufel jedenfalls Verlierer, voller Mitleid für all sie. Gestern hab ich nee gesagt, ich erkenne nicht, damit wird nichts gebratet. Emma, der Jod. Ich muss jetzt wieder wie Richtung Syrien, einfach testen, einfach selbst probieren, ob der Köp gelöscht und wie sie dort rum sind. Für mich jede ein paar der Heimat, Erwartungen erfülle bis zum Exzess. Das könnte Sinn, weil ich noch eine Hanna mag, wir sehen.